Es ist einfach beschissen, ich kann es nicht genau erklären. Ich stehe vom Ab und sehe die Tage, wie sie immer grauer werden. Wollte so gerne vieles ändern, doch ich habe es nicht verwirklicht. Hör die Menschen Scheiße reden, lauter Irrsinn, es ist zum Kotzen. Was mache ich hier noch eigentlich? Wäre ich religiös, würde ich sagen, Herr, befreie mich. Ich möchte die Hoffnung nie mehr tragen, doch erscheint sie nicht. Ich will die richtige haben, doch keine Bitch. Warum nahmst du meine Hand, wenn du sie wieder wegwirfst? Alles, was ich dir wünsche, ist, dass du im Dreck stirbst. Aus Liebe wird Frust und aus Frust wird Hass. Es war für dich nur Spaß und du wusstest das. Meine Nerven sind am Ende, liegen nun an einem Ort. Sie sind täglich am Verzweifeln, sie tun's in einem Fort. Mir kommt so vor, als will ich viel zu viel. Ich will so viel und so komm ich nie ans Ziel. Oder ich scheiß drauf und steig drüber. In meinen Augen bin ich ein Lügner. Manchmal denkt man sich, das Leben ist gemein. Da fragt man sich, muss das alles sein? Bei mir ist das der Moment, mir geht's voll scheiße. Kann mir denn niemand auf der Welt den Weg zeigen? Oder ich scheiß drauf und steig drüber. In meinen Augen bin ich ein Lügner. Oder ich scheiß drauf und steig drüber. Ich sehe mich in meinen Augen als ein Lügner. Manch gute Ideen kommen manchmal im Rausch. Doch dieses Mal war es wirklich ein Graus. Wie viele Menschen werden jeden Tag geboren? Wie viele Menschen habe ich schon verloren? Wie oft hab ich mich in falsche Personen verliebt? Sie spielt mit mir, als ob es keine Gefühle gibt. Hab noch nie darüber nachgedacht, wie es wohl wäre, einen Vater zu haben. Ist das eine große Ehre? Im Laufe dieser Zeit haben's manche nicht gewusst. Sie reden über Liebe, doch schlucken nur den Frust. Kennst du das Gefühl, wenn man frisch verliebt ist? Es gibt nur diese Person, was anderes gibt's nicht. Du würdest alles versuchen, auch Berge versetzen, alles. Nur um diese Person nicht zu verletzen. Oder ich scheiß drauf und steig drüber. In meinen Augen bin ich ein Lügner. Manchmal denkt man sich, das Leben ist gemein. Da fragt man sich, muss das alles sein? Bei mir ist das der Moment, mir geht's voll scheiße. Kann mir denn niemand auf der Welt den Weg zeigen? Oder ich scheiß drauf und steig drüber. In meinen Augen bin ich ein Lügner.